Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit Martin. Mit Martin. Ja, ich bin ja immer wieder neu aufs Neue überrascht, wie ich hier vorgestellt werde. Heute traditionell, althergebracht, konservativ. Genau, und obwohl der Dom hier ist und der Tim nicht hier ist, sind wir bei Fanboys. Ja, und zwar Folge 89. Genau. Ja. Muss man ja auch mal dazu sagen. Ich habe es gerade noch wieder erinnert, dass es die 89 ist. Nächste Woche dann die 90. Wow. Also fast schon rund. So. Ja, ja, fast schon zwei. Wir gehen mit 7 Meilenstiefeln auf die 100 zu. Ja. Ja. Aber ich meine, im Jahresrhythmus ist ja die 104 dann wichtiger. Falls wir wirklich jede Woche eine Folge machen, was wir eigentlich sogar tun, aber. Ja, nee, um Weihnachten haben wir mal Pause gemacht und so. Ja. Irgendwie schon. Na gut, dann gilt die 100. Die 100 gilt. Ja. Aber ich sehe gerade auf meinem Soundboard steht noch Fan 62, weil ich seit 62 Jahren das gleiche Soundboard hier nehme. Aha. Stimmt, du hattest mal mehr Samples so für unterwegs, mal eben. Nee, ich hab noch mehr Soundboards, aber das Soundboard mit der Titelmusik und dieser Klingel, die ich auch nie verwende, aber die ich halt habe. Das ist die 62. Hey, listen. Genau. Meine Stimme ist ein bisschen angegriffen, man hört es auch. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, aber lass uns doch einfach zum ersten Thema auf unserer Liste kommen. Und das ist dann auch gleich ein nicht so erfreuliches. Wobei, ist halt so, und das ist jetzt schon ein Jahr so, Steve Jobs ist tot. Ja, ich wollte gerade sagen, so von... Es ist eher so ein Ist-halt-so-Thema, beziehungsweise nach einem Jahr mit Erinnern ist es eher schon eigentlich ein ganz netter Gedanke, sich dran zu erinnern, finde ich. Ich finde es gar nicht so negativ. Also vor allem halt auch, wenn man jetzt auf apple.com geht, also wenn ihr das hört, dann nicht mehr, aber jetzt gerade, bekommt man ja dieses Steve Jobs Tribute-Video, wo so Ken Burns-Effekte auf Fotos gelegt werden, unterlegt von Steve Jobs Zitaten. Irgendwie, da wird man noch einmal durch die komplette Historie des neuen, in Anführungszeichen, Steve, also seit wann ist er wieder zu Apple gegangen? 99? Ich glaube, das ist jetzt Second Coming of Steve Jobs, auf jeden Fall. 98 kann auch sein. Und dann eben so der iPod, das iPhone, die ganzen, der iMac, ja, die ganzen Zitate dazu eben aus den Keynotes reingeschnitten und ein bisschen mit Musik hinterlegt und Tränendrüse. Habe ich das richtig gelesen, dass jetzt ein noch älteres Video von Steve Jobs aufgetaucht ist, wo er alles voraussagt? Hast du gar nichts von gehört? Das Letzte, was ich mitbekommen habe, waren eben diese Fotos, die unveröffentlichten, wo eben eins auch in dem Video jetzt vorkommt, wo er so traurig mit seinem Mac SE da sitzt und den umarmt. Also so, es sieht so ein bisschen traurig aus, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob er wirklich traurig ist, aber er sitzt da so und umarmt den Mac SE. Aber das war so das Einzige, was ich mitbekommen habe, das, was jetzt so ausgegraben wurde. Ja, aber irgendwas sagt mir da auch was. Ich habe gerade die Referenz nicht im Netz, was ich gesehen habe. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Es gab diesen Film, wie war das gleich wieder? Irgendwas mit Nerds? Oder war es Fire in the Valley? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall gab es da ein längeres Steve Jobs Interview, das jetzt nochmal als extra Film released wurde auch. Das hieß irgendwie Steve Jobs The Lost Interview oder so. Mhm. Und von dem Cringley war das, glaube ich, der Film. Und das kam jetzt nochmal raus. Das war, glaube ich, auch schon 1-2 Monate her. Und eine Kassette kam irgendwie ans Tageslicht. Eine Kassette? Von Steve Jobs, wie er bei der International Design Conference in Aspen in 1983 gesprochen hat. Ah, das ist interessant, das kenne ich nicht. Genau, und da soll schon eben so iPad und iPhone referenziert sein. Okay, das war's. Genau, das kann ich dann auch hier verlinken. Ist jetzt auf Tour W. Da bin ich nämlich drauf gekommen, weil es gibt da auf Tour W so ein Scully-Interview unter anderem mit anderen Leuten. Und da ich las, mir so ein bisschen zugesetzt hat, weil Tour W hat da nochmal verkürzt mehr oder weniger geschrieben, dass Apple den Arm erfunden hat. Und das hat mich halt schon aufgeregt, weil das ist ja schon Rewriting History an der Stelle. Na gut, also ich habe das auch gelesen und also ja, er hat da irgendwie schon ein bisschen sehr großzügig aus der Wikipedia zitiert, im Sinne von nicht ganz so genau. Aber so den Arm 6 hat der Apple schon zumindest in wesentlichen Teilen mitentwickelt. Genau, beim ARM 6 haben sie mitgemacht, aber der hat den ARM-Kern an sich nicht groß verändert, wirklich. Ja. Und auch transistormäßig sind sie nicht groß gewachsen. Mhm. Und es ist eher so gewesen, dass Apple halt bei ARM mit ins Boot gegangen ist, weil der Prozessor sich halt für das eignen wird, was jetzt geht. Also es ist eher so. Das war damals für den Newton, oder? Also Ziel war der Newton, aber der war noch weit weg. Also es hat echt, sie haben schon relativ früh da weitsichtig bewiesen, beziehungsweise es war ja auch so, dass Apple in Großbritannien irgendwie auch an den Start kommen wollte und da war ja der BBC Micro plus dann eben der Archimedes so verbreiteter und ja, also da war es eher so eine Kooperation. Und, ja, also der ARM 6 war irgendwie ein Joint Venture von ARM, Acorn, oder? Oder war das ARM? Genau, Acorn Computer. Genau, Acorn war es da zu dem Zeitpunkt noch. VLSI und Apple. Genau, VLSI hat die Dinger schon immer gefertigt. Also es ist so, dass das Acorn nie selber gefertigt hat, sondern es war immer VLSI. Und wie gesagt, den Prozessor gab es vorher schon. Es ist mehr so der Prozessor ist eher so, wenn man da jemanden erwähnen will, dann ist Sophie Wilson, die so mehr oder weniger der britische, also das britische Pendant zu Wars ist, so vom Glorienstatus. Und ich habe gesehen, es gibt so einen Pirates of Silicon Valley Film in der BBC, der heißt, glaube ich, Microman mit auch mit Sophie Willis und genau, Sophie Wilson spielt selber sogar mit, so als Cameo, aber sie findet da halt auch statt und das ist eher so Amstrad gegen BBC Fight und so. Geil, das muss ich sehen. Ja, ich auch, ich habe schon gesucht, wo es gibt, also BBC kann man kaufen. Wie heißt der Amstrad-Typ gleich wieder? Der macht ja auch die britische Version von You're Fired. So. Ja, ja, das Sir, ich weiß es nicht. Ach, das ist jetzt peinlich. So ein kleiner Bärtiger. Nachschlagen. Na gut, das trifft ja auch so viele in der Computerbranche zu. The Apprentice UK. Ich suche jetzt nach Amstrad. Ihr müsst dabei irgendwie das Publikum unterhalten. Naja, aber das ist mir dann so noch auf. Alan Sugar. Alan Sugar. Ja, der hat da zumindest noch mit zu tun gehabt, ganz groß. Also das ist mir aufgefallen, sowas, was so noch an alte Infos angeht und so die Geschichte. Ich meine, sie ist schon auch interessant. Also es ist interessant, dass die Prozessoren jetzt so weit verlaufen sind und dass Intel so global verkackt hat, weil Intel saß ja mal auf mehr oder weniger dem Chip-Design, das jetzt da stand und hat mit seinem X-Scale genauso diese hochperformante Lösung in der Tasche gehabt. Also es ist so, es gibt dieser Prozessor, der damals für Newton verwendet wurde, der wurde dann von DEC weiterentwickelt, um ihn überhaupt so hochtakten zu können, damit man sinnvoll was tun kann. Damit man wirklich so in Desktop-Klasse wieder aufsteigt, weil der war schon eigentlich so am bisschen abkacken und dann hat irgendwann mal Intel mit X-Scale diese Architektur weitergeführt und dann aber wieder irgendwie total fallen lassen. Und Intel spielt jetzt im Moment überhaupt keine Rolle in den ganzen Low-Power-Devices. Ja, ich hab mir das letztens gedacht, ich habe Hackers wieder geguckt. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe in dem Podcast hier, aber egal. Hackers geguckt wieder. Und da gibt es so eine Szene, wo ich glaube, es ist Serial Killer ist es, glaube ich. Mhm. Der sagt so, RISC Architecture is the future, man. So, yeah. Und es gab so die Phase, so vor 10 Jahren, da hat man über diesen Witz, also über diese Passage gelacht, ja, weil man sich dachte so, haha, ja, so, es kam anders und das ist jetzt mehr so CISC und RISC und so. Mhm. Und mittlerweile muss man sagen, hat er wieder recht, der Film. Ja, aber auf dem Desktop natürlich nicht so wirklich. Also der i7 ist ja nicht wirklich RISC in irgendeiner Form. Auf den anderen Geräten und die nehmen ja immer mehr Fahrt auf und ich finde es auch schön, also das Instruktionsset und so weiter, ich fand es schon immer sehr deluxe gemacht und wie gesagt, die Referenz geht da wirklich an Sophie Wilson, die wirklich da massiv die Hände mit dem Spiel und auch es genutzt hat ohne Ende. Es hat auf Acorn-Seite dann sogar so ein Quicktime-mäßiges Framework geschrieben gehabt mit allen Codecs und das war dann alles die eine Person, die das alles geschrieben hat. Und die Videos damals waren von besserer Qualität, hat aber alles nichts geholfen, weil es Acorn halt so verkackt hat im Markt. Aber so technisch ist es wirklich Deluxe und es lohnt sich auch, diese ganzen Acorn-Sachen mal anzugucken, weil da sind echt einfach hochperformante Tricks drin, die trotzdem elegant sind. Also wo du nicht so ich schieße mir jetzt komplett ins Knie, wie jetzt beim C64er und Co., weil ich halt alle Chips irgendwie verbiege und irgendwie benutzen will, sondern trotzdem noch ich bleib sauber. Es ist so, es lohnt sich. Es ist jetzt bald wieder Ada Lovelace Day, 16. Oktober. Mhm. Da könnte man ja mal was über Sophie Wilson schreiben. So, das ist ja so die ist ja so ein Tag, an dem man Computer und Wissenschaftsgrößen, weibliche, besonders hervorheben möchte. Und zu Sophie Wilson habe ich ganz wenig so im Netz gelesen bisher. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Ja, das wäre nur mal so als Anregung. Gut, wo sind wir denn in der Agenda? Ja, ein bisschen durcheinander gerade. Kommen wir doch zu einem Altbekannten, der mich immer wieder aufs Neue verwirrt, nämlich das Mapgate. Aber eigentlich ist es ja das Mapgate. Ja, da sieht man ja, dass sich dann doch schon ein bisschen was verändert hat, seit Steve Jobs nicht mehr da ist. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Unternehmenskommunikation von Apple war schon sehr anders bis vor einem Jahr. Also sie haben sich insgesamt, ja, vielleicht wäre es auch so so gekommen. Ich meine, Steve Jobs hat ja auch angefangen, ein bisschen mehr zu reagieren, so zum Schluss. Aber in der Geschwindigkeit eine Stellungnahme auf vermeintliche oder echte Probleme gab es früher nicht von Apple. Och, also das hat jetzt auch eine Woche oder zwei gedauert. Und bei diesem letzten Mapgate, was ja Location Gate war, das hat irgendwie auch 2-3 Wochen gedauert. Also, und das war noch Steve. Antenna Gate ging relativ schnell auch. Das populäre Geschichte. Und bei Antenna Gate hat er ja selber nochmal so vor der Presse gestanden und dann seinem Bumper erklärt, dass es mit Bumper funktioniert. Und you hold it wrong. Der Q&A noch gemacht dazu und so. Es ist, glaube ich, eher eine Fortsetzung der Apple-Unternehmens. Perestroika. Aber schon mit einem kochschen Anstrich, finde ich. Also dieses ganze Mea Culpa, das damit dran, also das ist ein bisschen mehr Mea Culpa als vorher. So. Ja, ja. Aber jetzt auch nur ein bisschen. Naja. Ja, also er hatte einen offenen Brief veröffentlicht unter apple.com. Da ist dann auch gleich Letter from Tim Cook on Maps. Und er schreibt halt, ja, so hier, wir machen ja irgendwie World-Class-Products und wir machen jetzt neue Maps und die sind ja auch ganz toll und so, aber ein paar Kunden haben uns gesagt, dass den hohen Standards, die wir an uns selbst setzen, halt manchmal nicht Genüge trägt und das tut uns leid und es gibt im App-Store ja auch andere Apps, die irgendwie Maps machen und wir werden aber versuchen, hier alles besser zu machen und es wird alles gut. Das ist so ein bisschen also vom Wortlaut her, glaube ich, ist es eine andere Handschrift an der Stelle. Ja. Also diese den hohen Standard, den wir an uns selber, es wäre halt irgendwie direkter gewesen. Ja, also es ist halt, ich glaube, it's not good enough, I'm sorry oder sowas. Also so. Und halt irgendwie noch eine Spitze mit drin. Ja. Also von wegen hier irgendwas gegen Google noch querschießen. Genau. Also das so. Wäre noch, es das wäre wär halt Steve gewesen. Es wäre noch, wie Google vor 3 Jahren aussah oder so, würde noch irgendwie erwähnt werden. Und genau, so. Andere haben ja auch lange gebraucht, bis ihre Karten mal endlich brauchbar waren. Also da fällt mir gerade auf. Das, auch erst seitdem wir hier irgendwie diese iPhones in alle Hände geben und denen die Daten zuschustern oder sowas. Ja. So, was ist eigentlich mit Herstellern wie Falk? Also die Falk-Kleine machen. Haben die völlig verschlafen die letzten 10 Jahre? Ja. Oder? Also die haben doch eigentlich erstmal das Material gehabt, was wesentlich besser war als alles, was alle anderen hatten. Nee, die haben erstmal CD-ROMs gemacht und dann haben sie voll geschlafen und jetzt sind sie, glaube ich, immer noch nicht aufgewacht. Naja, sie hatten halt, die gab es auch schon im Netz, glaube ich. Du musst es halt, es ist so mehr so wie die Musikindustrie jetzt. Also vor iTunes, so ungefähr. Du musstest aber massiv lizenzieren und zahlen und das hat dann keiner genutzt. Maps war Google Maps war lange Zeit komplett umsonst für dieses ganze Online-Material. Und Falk hat, glaube ich, verkauft an also maps24.de oder so. Es gibt ja noch so ein paar von diesen Maps. Es gab, glaube ich, auch von Falk selber einen Dienst. Mhm. Aber wir haben den an der Uni mal benutzt, um für unsere Anfahrtsseite, für den Lehrstuhl, dass wir irgendwie eine Karte hatten, so von wegen, hier, wenn du von der Autobahn kommst, biegst du da ab und hier und da parkst du und dann ist da der Lehrstuhl. Und die haben wir von Falk irgendwie verlinkt und die durften wir nicht so auf der Webseite verlinken, sondern mussten wir erst irgendwie eine Lizenz kaufen von Falk, damit wir dieses Bild auf unsere Webseite tun können, von dieser Karte. Und das hat halt keiner gemacht. Genau, also an diese Zeiten erinnere ich mich auch noch, wo Webseiten so Anfahrtsbeschreibungen, das war ja so Beschreibungen, das war irgendwie so das Naheliegendste, was man bei so einer, weiß nicht, Restaurant-Webseite und so weiter immer gebraucht hat in irgendeiner Form. Und es gab diese klassischen Anbieter, inklusive Falk, und die hatten halt so ein Lizenzmodell, wo du halt da gedacht hast, geh scheißen. Ja? Male ich mir selber was mit Vektoren. Also was ich da mit meinen Vektor-Tools auf meinem Acorn so Kartenmaterial gezeichnet habe für Anfahrtswege für so Webseiten, in dem Jahr ISP-Arbeit, die ich gemacht habe, ist nicht mehr feierlich. So. Mhm. Und das, weil wir haben das Material einfach nicht zur Verfügung gestellt und die Welt ist halt jetzt eine andere. Kurze Exkurs. Es gab für den Mac mal so angekündigt ein Programm, mit dem man Karten zeichnen kann. Kannst du dich erinnern von dem Typen, der die Open Source Library für Coco, also die Open Source Vector Library für Coco schreiben wollte? Ja, aber das gibt's. Ist das rausgekommen? Das ist ein existierendes Tool. Das ist ja schön. Ja, das wollte ich mir mal wieder angucken. Okay. Weil ich hab nur noch so in Erinnerung, so, das wurde angekündigt und ja, wenn es das gibt, dann umso besser. Nee, es ist ein existierendes Tool. Es gab es zu dem Zeitpunkt schon. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Können wir ja dann noch hoffentlich vielleicht im Nachhinein verlinken, wenn wir es rausfinden noch oder halt dann nächste Woche nochmal erwähnen. Ja, das war eher für so Custom, für deine Location jetzt ein bisschen so Maps mal auch stilisieren für ein Prospekt oder so. Also, genau. Also das war gar nicht so für super korrekte Karten. Auch so, ein Beispiel war irgendwie so Hochzeitseinladungen und dann irgendwie Gedönse. Mich würde auch nicht wundern, wenn der jetzt inzwischen bei Apple arbeitet. So, könnte so ein Klassiker sein, den man dann für den Kontext einkauft, damit man irgendwie sowas macht. Aber naja, wir recherchieren das mal. Auf jeden Fall entschuldigt sich Herr Koch für die Karten. Und ist jetzt alles gut? Nee, oder? Jetzt werden ja die Apple Store Mitarbeiter eingespannt, um die Karten zu verbessern, habe ich gelesen. Ach. Ja. Die haben sicherlich teilweise auch Freizeiten. Wahrscheinlich gibt es so Stoßzeiten im Apple Store und Zeiten, wo nicht so viel los ist. Dann können die ein bisschen Maps verbessern. Wobei ich habe mir jetzt In-Ear-Pods auch geholt. Also wie heißen die jetzt? Ear-Pods geholt. Und da muss ich ja echt sagen, dieses Kassensystem im Apple Store, das macht mich wahnsinnig. Dieses Null-Schlangen-System. Ja, du musst dir irgendwie einen Mitarbeiter grapschen, damit du zahlen kannst. Das ist in München aber auch besonders scheiße, habe ich das Gefühl. Ja. Also in San Francisco gibt es ja wenigstens noch diese dedizierte Kasse, wo du auch hingehen kannst. Und dann kannst du dich da zumindest in die Schlange stellen und dann kommt halt irgendjemand, wenn er sieht, da wird die Schlange zu lang, kommt halt jemand mit seinem Gerätchen und kassiert dich halt aus der Schlange heraus schon mal ab. Ja, also das ist halt irgendwie, du hast zumindest diesen Kontext von, ich bin Kunde, ich möchte jetzt bezahlen, hast du halt irgendwie formalisiert. So, und im Apple Store in München irrst du halt irgendwie umher und alle unterhalten sich mit allen irgendwie gerade und an jedem blau T-Shirten Menschen stehen schon drei Leute und du weißt nicht, fragen die gerade, wie man mit iCloud Daten synkt oder wollen die was zahlen? Und keine Ahnung. Ja, und auf der anderen Seite steht einer an der Tür, der einen begrüßt. Ja. Also, und das liegt überhaupt nicht daran, dass die Mitarbeiter nicht nett sind. Der eine hat mich sogar wiedererkannt, weil ich am nächsten Tag dann nochmal da war. Mhm. Es ist einfach, ich fühle mich da total verloren. Diesen Kassierkontext gibt es irgendwie zu wenig. Es müsste zumindest irgendwie so eine oder wenn so man sich an eine bestimmte Stelle hinstellen kann und sagen so, hallo, ich möchte gerne zahlen. So. Na gut, also vielleicht wird das noch schlechter, weil die Apple Store Mitarbeiter die Karten zeichnen. Ja, aber du kannst ja auch Apple Mitarbeiter werden inoffizieller und die Karte verbessern. Mhm. Ja, du kannst ja irgendwie beliebige Orte Problem melden und du kannst auch irgendwo einen Pin droppen und sagen, hier passt was nicht. Aber man kann keine Karten zeichnen. Nee, das nicht. Straßen einzeichnen. Nee, aber du kannst zumindest sagen, hier sollte eine Straße sein und dann zeichnet jemand vielleicht die Straße ein vielleicht. Ja, und vielleicht baut auch einer dann die Straße. Das ist schön, ja. Das wäre ganz praktisch. Ja. Falk Klassik. Also auf falk.de selber ist ein großer Kartendienst. Es gibt wohl auch eine Falk-App für jetzt neu, steht da oben drüber, ich weiß nicht genau, ich müsste ein bisschen mehr reingucken. Ansonsten machen sie ja OpenStreetMap und ihre eigene Standard-Map dann nochmal und haben auch so, sie mischen schon noch mit irgendwie. Ja, aber sie haben wohl den gleichen Fehler gemacht wie Duden. Also Duden hätte die Instanz im Netz werden können, was Rechtschreibung angeht, aber der Service ist immer noch unglaublich. Ja, sie haben das mit den, sie haben dazu zu Daten. Auch wenn es jetzt kostenlos ist, ist es immer noch unglaublich. Satellit- und Vogelansichten sind dann von Bing, so nur mal auf der falk.de Seite und Ja, die haben schon ordentlich verkackt. Ja, muss ich gesagt, aber egal. Naja. Was ist eigentlich dieses Snaply-Ding? Was ist denn Snaply eigentlich? Das hat mich auch gefragt. Ich glaube, es ist ein Telefonanbieter. Einfach so. Da hat ein Telefonanbieter? So, also ist ein, und der misst, wie viele Bits so wie durch Blau die Leitung oder gehen. Sowas. Ja, sowas in der Größenordnung. Und in irgendeiner Form haben die über ihr Netz wohl... Das ist auch total unkritisch. Gemessen, wie jetzt, wie viel Maps-Daten genutzt werden. Okay. Oder so. Also, das hat bestimmt alles, ist so datensicherheitstechnisch bestimmt alles ganz toll. Aber die haben jetzt gemessen hier, es werden jetzt weniger Maps benutzt, so. Genau. Früher war es einer von 4 Benutzern, jetzt einer von 25. Das ist ihre Größenordnung, die sie dann irgendwie angegeben haben, so. Nutzt Maps, was auch immer, wie man, welchen Standards das entsprechen soll, dass man so auf die Adresse aufgerufen wird oder was? Before iOS 6, 1 in 4 people were using Google Maps at least once a day. After iOS 6, 1 in 25 using Apple Maps and falling. Also pro Tag. Einmal am Tag mindestens eine Google Maps URL geklickt hat in irgendeiner Form oder angefragt hat, der ist wohl in die Kategorie gefallen und der andere nicht. Das hört sich nach übertriebenen Zahlen an. So. Also einerseits übertrieben, andererseits ist die Heuristik natürlich auch komplett intransparent. Was machen die, wieso, wenn sie Traffic gemessen haben, was sie danach abgeschritten haben, massiv, ja, weil haben sie nur gesagt, so, wir messen nicht Traffic, wir wissen schon, dass Vektordaten irgendwie kleiner sind. Was machen sie? Dann ist es ja irgendwie noch schlimmer, so, weil wenn die nicht Traffic messen, dann gucken die ja genau, also dann lesen die ja deine Serverlogs oder was, also hä? Es gibt doch keinen Weg, wie das gut ist für Snaply an der Stelle. Entweder das ist die totale Datenschutzkatastrophe oder sie haben halt verkackt bei der Traffic-Analyse. Ja, vor allem, sie müssen ja nur den Traffic vom iPhone dann messen. Ja, das kriegt man ja hin. Ja, und es wäre ja auch interessant dann gewesen, wie viele benutzen jetzt trotzdem noch Google Maps? Ja. Ja, und keine Ahnung. Und also wie viele Leute haben überhaupt auf iOS 6 schon geupdatet? Eben, und wie wollen sie denn meschen, wie wollen sie denn messen, ob jetzt jemand gecachte Daten sieht oder nicht? Ja, davon kriegen sie auch nichts mit. Ah, das Caching ist besser geworden. Genau. Ja, definitiv. Also da gibt es auf alle Fälle, die Daten sind kleiner geworden, das Caching ist viel größer geworden, es geht teilweise gar keine Anfrage raus, wenn nicht mehr wirklich eine Suche passiert, was früher viel eher da sein musste, allein schon, weil Google selber verboten hat zu cachen. So, also die Daten sind totaler Mumpitz und sie schreiben selber halt trotzdem noch, ja, we were keen to provide visibility into actual usage rather than anecdotal evidence. Deshalb haben wir euch mal nicht gesagt, wie wir messen. So, das haben die behauptet und dann hat Presse das weitergeschrieben. So. Ja, so läuft es ja normalerweise. Das ist so ein klassisches Gate. Ich habe ja auch noch ein persönliches Mapgate. Und zwar? Und das ist, ich drücke auf den tollen GPS-Knopf. Ja. Er zeigt mir meine aktuelle Position. Dann will ich aufzoomen und dann springt er wieder zur Stecknadel. Oder da, wo ich vorher war, bevor ich auf den GPS-Knopf gedrückt habe. Das nervt sehr. So ab und zu ein bisschen hatte ich halt immer so diese Größenordnung, die mich genervt hat, dass ich weiter reingezoomt habe und dann eher automatisch auch immer rauszoomt und sowas. Ja, also die Verhaltens- mit den Zoom-Stufen sind sie. Und das verwundert mich schon sehr, weil die Google Maps-App haben sie ja auch selber geschrieben, oder? Das ist unklar, wer die geschrieben hat. Also warum die sich so anders da verhält? Sie haben halt das Verhalten geändert an sich, wegen Drehen auch noch eingebaut und eine andere Ansicht. Ich glaube nicht, dass sich so massiv anders verhält. Ich glaube schon, es sind von denselben Leuten geschrieben oder zumindest von den Nachfolgeteams. Also da muss man jedenfalls noch nachbessern. Also es gibt natürlich nach wie vor viel, was nachzubessern wäre. Ja, und ihr hattet ja auch letzte Woche über die Routen gesprochen. Das fand ich auch ganz spannend jetzt, wie sehr sich die Zu-Fuß-Route von der Autoroute unterscheidet, also nicht bloß das Vorlesen, das dann nicht da ist, sondern auch bei der Autoroute, dann setzt da so das Pfeilchen relativ weit unten auf dem Bildschirm, damit ich nach vorne noch blicken kann, obwohl dieser Riesenbalken oben ist. Bei der Fußgängerroute ist mein Böppel in der Mitte und ich sehe überhaupt nicht mehr, wo ich hinlaufe. Ja, diese Fußgängernavigation ist irgendwie eine Krux, die ist scheiße. So. Ich finde es nach wie vor scheiße, dass ich vorher angeben muss, ob ich gehe oder fahre. So. Ja. Weil also selbst wenn ich ein Recent benutzen will in irgendeiner Form, kann ich das nicht und den Input ändern, weil das hüpft auch in dem Modus, ob das zu Fuß oder mit dem Auto war. Zeigt mir aber nicht in der Liste von dem, was er mir anzeigt, ob das jetzt ein Recent ist oder was Neues. Ja. Ja, das ist alles so ein bisschen. Es ist halt einfach eine 1.0. Also so simpel kann man das vielleicht zusammenfassen. Ja, aber ein Tipp, den ich jetzt irgendwie nur auf Twitter gelesen habe bisher und in noch keinen anderen Podcasts gehört habe, wobei vielleicht habe ich es beim Mobile Max verpasst. Man kann ja in den Settings von Maps die Label Size auf Small stellen und dann kriegt man zumindest noch mehr Seitenstraßen und kleine Straßen angezeigt mit Namen. Das macht schon viel aus, finde ich. Ja, das habe ich auch noch gemacht. Ich will es aber groß haben. Also das Problem ist halt, dass alle Straßennamen dann in der Größe bleiben. Es ist also eine fixe Größe wirklich. Ja, ja. Und Small ist schon echt klein. Also wenn du irgendwie so davor sitzt, geht's. Aber wenn du es im Auto zum Beispiel als Navigation hast, ist es einfach zu klein. Ja. Aber so gerade für zu Fuß unterwegs sein, da ist es das, was man haben will, finde ich. So, weil dann kriegt man halt die Seitenstraßen noch ein bisschen weiter rausgezoomt und sieht trotzdem, wie die heißen. Ja, gut. Und an sich... Ich denke, bis auf das Interface, so ein paar Ecken im Interface, die wirklich nicht so dolle sind, aber auch die werden uns wahrscheinlich ziemlich erhalten bleiben, ist es halt eine 1.0 und da kommt noch Zeug hinterher. Genau. Also, da ist, glaube ich, bei dem Datensatz keine Frage. Der Datensatz ist lukrativ, Apple ist daran interessiert, dass sich der verbessert, die beteiligten Parteien sind daran interessiert, dass sich der verbessert. Da gibt es irgendwie für meine Begriffe, dass die Zukunft schwarz wäre, da überhaupt kein Anlass dafür, so da irgendwie groß rumzu. Genau, also ich habe gehört, Berlin-Schöneiche ist mittlerweile auch wieder Berlin geworden. Okay. Also es passieren Dinge. Naja, und weil du vorhin die Settings erwähnt hast, das ist überhaupt der iOS 6 Pro-Tipp. Nehmt euch mal eine Stunde Zeit, geht in die Einstellungen und schaut jedes einzelne Menü an, weil da sind echt so kleine Goldstücke drin. Kleine Goldstücke. Vielleicht schiebe ich dann kurz die Trickkiste auch gleich mit ein. Der Dom hat mir das schönerweise gezeigt. Mhm. Was natürlich wieder nicht automatisch geht, sondern man muss es in den Einstellungen erst freischalten, ist neu bei iOS 6. Man kann sich auch ohne Voice-Over, also ohne Bedienungshilfen, Text vorlesen lassen, wenn man ihn markiert. Dann kommt neben dem Kopieren, Ersetzen ein letzter Punkt Vorlesen. Mhm. Und dann liest er einem den Text vor. Anscheinend kann er da auch verschiedene Sprachen direkt erkennen und man kann sogar einstellen, dass er immer das Wort highlightet, was gerade vorgelesen wird. Ist in den Settings unter... Zum Beispiel. Genau. Also für die Leute, die das mit dem Dreifachklick, was ich ja jedem empfehle, auf dem Home-Button und Voice-Over nicht machen wollen, ist das auch eine schöne Möglichkeit, sich mal was vorlesen zu lassen. Habe ich hier auch mal Tobi gezeigt und wurde Japanisch vorgelesen und er war sehr begeistert von dem, Japanisch vorgelesen wird. Doch, also Japanisch ist sehr schön in der Synthese. Es ist so ein bisschen, es klingt alles gelangweilt, aber ja. Also was ich echt am schönsten finde, dass er wirklich die Sprache erkennt. Ich hoffe, dass ich das jetzt kurz demonstrieren kann nochmal. Ich halte es mal ein bisschen näher hin. Vielleicht kommt er dann... Full HD für Smartphone. Sharp nimmt die Serienproduktion von ultra-hochauflösenden 5 Zoll Mobildisplays für Smartphones auf. Also das finde ich ja halt großartig. In dem Absatz war halt Mobile Displays, war eben halt noch Englisch, weil ich das Telefon hauptsächlich auf Englisch eingestellt habe. Aber schon Full HD fürs Smartphone, ja, wohlgemerkt. Ja, ja. Das war schon in Deutsch dann an der Stelle. Also sie können wahnsinnig gut die Sprache erkennen, ja, das, in der was das habe ich bei VoiceOver noch nicht geschafft, dass er da umschaltet mittendrin. Da gibt es ja API für übrigens auch. Ja, also auch auf dem Mac. Im Web meinst du oder nee, oder auf dem Mac? Ja, ja, es gibt Coco API, um Sprache zu erkennen. Leider verwenden die ganz wenig Leute, weil das mit der Lokalisierung hat sich auch noch nicht so durchgesetzt. Es gibt also mehrere Twitter-Clients zum Beispiel, die auch vorlesen und die könnten eigentlich auch total simpel halt für jeden Tweet die Sprache erkennen und das halt dann auf Deutsch oder auf Englisch vorlesen. Oder auf Emoticon oder auf Japanisch. Aber tun sie halt alle wieder nicht, weil sie irgendwie wieder die API nicht benutzen an der Stelle. Aber so ist das. Ja, also das finde ich auf alle Fälle ein nettes Feature an der Stelle. Mal Zeug vorlesen. Auf der Webseite selber ist es ein bisschen nervig, weil du halt erstmal alles auswählen musst. Ja, ja. Aber ja, ab und zu langt es ja schon auch. Ja, und wie gesagt, es findet sich sicherlich in den Einstellungen noch einiges, was wir auch noch gar nicht entdeckt haben. Bestimmt. Wie zum Beispiel, weil wir das nur mal kurz, um es nochmal auf, zu erwähnen. Wir wissen, dass man Series privacy-mäßig ausschalten kann im Homescreen, im gelockten Homescreen. Mhm. Das haben wir das letzte Mal auch nicht so behauptet, aber es haben mehrere Leute angefragt. Das geht. Siri-Einstellungen, man kann sagen, dass, was, auf was Siri Zugriff hat, wenn das Telefon gelockt ist oder nicht. Ja, ja, standardmäßig, also ich war auch der Meinung, wir hätten das gesagt, aber wahrscheinlich haben wir das so verschwurbelt, dass es keiner verstanden hat. Ist es halt, sobald du Siri einschaltest, eingeschalten, dass er dann meistens Sinn macht, wenn du Siri benutzen willst, dass es auch gelockt funktioniert. Aber man kann das feingranulare einstellen. Ja, und dann Hinweis zur letzten Sendung. Ich bin derjenige von uns allen, der Siri benutzt. Also ich mache das sehr gerne, wenn ich laufe und die Uhrzeit wissen will oder was weiß ich. Echt, du fragst Siri nach der Uhrzeit? Habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Ich stand am Bahnhof, war spät dran, hatte keine Hand frei, wollte das iPhone nicht aus der Tasche ziehen, habe dann Siri gefragt, wie viel Uhr es ist. Und war sehr froh um die Funktion, dass es die gibt. Aber wie viel Uhr ist es? Es ist 16.38 Uhr. Allerdings immer noch ganz schlimm manchmal die Zugriffszeiten, bis er ja irgendwie reagiert. Ja. Ja, letztens wollte ich auch wieder so irgendwie gucken, was Siri T. Earl Grey so macht. Und leider war es dann wieder down. Ja. Wie ist das mit der Fernbedienung? Kannst du da auch lange drücken und dann kannst du, okay. Ja, ja. Ich meine auch mal testen. Ja, das ist das Sinnvollste an der Stelle dann. Für genau. Siri, also, das muss man dann schon mit Fernbedienung benutzen, weil sonst. Oder halt Race to Speak geht auch, aber dann bist du eh schon dran. Ja, ja, kannst du auch gucken, wie spät es ist. Genau. Jo. Wir leiten an der Stelle abrupt über in die Netzpolitik. Und zwar haben wir hier Sopa und Pipa aufgeschrieben. Magst du uns erklären, was das ist? Ich guck dich an, Marcel. Nein, du wolltest es erklären. Ach, jetzt bleibt es wieder an mir hängen. Na gut, SOPA und PIPA sind zwei Gesetzgebungen, die ursprünglich mal von der MPAA gesponsert worden sind, glaube ich, unter anderem. Oder? Sehe ich das richtig? Ja, das ist schon wieder so lang her mit SOPA und PIPA, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, aber ich habe das auch noch irgendwie im Kopf. Ja. Und im Wesentlichen ging es um Urheberrechte, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder? Ja, es ging also es wird immer plakativ. Es ging um die Durchsetzung, um Providersperrungen und so genau weiter. Also genau. Also es fällt so grob in den Adopi, ACTA, genau, whatever Themenzyklus. Zumindest wurde das dann auch immer zusammen erwähnt. Heise schreibt relativ plakativ: US-Filmindustrie-Zensurgesetze. kann man jetzt so sehen, muss man nicht. Der wesentliche Punkt ist, jetzt sind sie wohl endgültig tot. Naja gut, sie sind ja jetzt schon seit längerer Zeit auf Eis gelegt. Was jetzt neu ist, ist, dass wir sozusagen eine Stellungnahme haben von dem Sprecher der MPIA. MPIA, ja. Genau, und man hatte da das Gefühl, es war ihm eher peinlich, nochmal über dieses Thema reden zu müssen. ja, ist irgendwie gescheitert und ja. Und er zählt dann auch nochmal auf, wie so diese Reaktionen waren. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass so dieser Shitstorm da erfolgreich war mit den E-Mails, die dann an die Kongressabgeordneten gingen. Und da gibt's dann halt jetzt auch das Zitat von ihm, dass sich die Abgeordneten nicht innerhalb von Tagen, sondern innerhalb von Stunden von diesem Gesetz abgewendet haben. Ja, wir erinnern uns, dieser SOPA, also Stop Online Piracy Act, der hat ja auch dazu geführt, dass Wikipedia mal irgendwie für einen Tag genau, da gab es eine relativ große Aktion. Genau, und das hat wohl dann doch Früchte oder zumindest Eindruck hinterlassen. Ah, ja. Hoffentlich. Naja, diese bis das nächste Akronym kommt, natürlich. Diese Content-Industrie, sie macht mich nach wie vor fertig. Es ist ein neues Wolf Haas-Buch draußen, aber nur für 20 Euro gedruckt. Wolf Haas. Ja, so dieser Brenner-Geschichte, weißt schon, Silenzium und Co. Ja. Und neues Buch würde ich gerne lesen, aber ich will mir jetzt nicht das gebundene Buch kaufen. Also erstens gebunden und Taschenbuch. Segmentieren sie ja auch nochmal, weil sie irgendwie Markt maximieren wollen, dass das Taschenbuch erst ein bisschen später gibt. Aber halt meine Kindle- und iPhone-Variante oder wie auch immer, irgendwie elektronisch. Ich bin jetzt im Google Play, im Kindle und im iBooks und nirgendwo gibt's den Kram. Bei Amazon kann man wenigstens so einen Knopf drücken, so ich hätte es gern auf meinem Kindle. Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich das total gaga. Sollen sie es dann halt auch für denselben Preis verkaufen am Anfang, wenn sie es sperren wollen, aber nicht verkaufen. Warum mir nicht geben? Ich will mal Buch und dann kriege ich nicht Buch digital. Ich prangere. Tja. Ja, das mit dem Kindle, das ist ja auch so ein Trauerspiel manchmal. Also es gibt viele, die haben es verstanden und es gibt halt auch noch ganz viele, die haben es nicht verstanden. Offensichtlich gehört der Verlag von Wolf Haas dazu. Naja. Ja, das ist aber auch alles momentan noch nicht sehr angenehm mit der Art und Weise, wie das mit den E-Books läuft. Und der Buchhandel macht halt auch noch ziemlich viel Druck, dass die Preise hoch sind von den E-Books. Aber ja, das wird sich alles verändern müssen und wird sich wohl auch verändern. Aber wir haben ja auch kein E-Book gemacht. Das ist eigentlich die Absurdität dann des E-Books, des Smartbooks, würde ich kaufen. Nur ja, doch. Als E-Book. Ja. Zum in den Bildschirm schneiden. Ja. Amazon verdient sich dumm und deppig mit Kindeln, die sie neu verkaufen. Mhm. Ja, ja. Dumm und kindlich. Dumm und kindlich. Dumm und kindlich. Ich weiß, wie die Folge heißt. Schön. So viel zu diesem Thema. Kommen wir doch zu dem anderen großen Thema gefühlt diese Woche. Es begab sich, ich glaube, es war am Mittwochabend, ja, es muss am Mittwochabend gewesen sein, dass ich auf app.net, man stellt sich vor, einen Post gelesen habe. So heißen die Tweets ja da. Und dieser Post sagte, ich bin Alan oder Adrian, wie heißt der von Tapbot? Ich habe schon vergessen, irgendwas mit A. Egal, auf jeden Fall, ich bin einer von Tapbots hier so und ich sage euch jetzt Bescheid, es gibt jetzt Netbot. So. Und Netbot ist halt so Tweetbot nur für app.net. Genau, und zwar ziemlich identischerweise Tweetbot, mir sogar ein Hauch zu identisch. Ja. Weil während es offen ist, sehe ich den Unterschied nicht. Ja, und es hat, der wesentliche Unterschied ist das schwarze Icon und sie haben das wohl auch relativ nachlässig entfernt, weil zumindest auf dem iPhone beim Setup-Assistenten am Anfang nochmal das Icon blau ist, so okay. In einem Screenshot. Also da haben sie den Screenshot nicht ersetzt, auf dem iPad schon, aber auf dem iPhone nicht. Aber das nur am Rande. Und es ist schon sehr ähnlich. Ja? Also man kann halt manche Sachen nicht machen, die man mit Tweetbot machen kann, weil app.net das noch nicht kann. Aber so die wesentlichen Sachen wie Retweet und Pfaff und Gedönse, das geht alles. Aber was macht der Retweet eigentlich? Ich nutze inzwischen nur noch app.net-Client, die Retweet anzeigen. Aber sie machen doch eigentlich, ist ein Repost, also Repost ist es an der Stelle. Nein, es gibt mittlerweile native Reposts. Also es sind native Reposts, okay. Und Pfaffs, gibt es auch native Pfaffs? Ja. Ich stecke da, steck da so überhaupt nicht mit drin gerade. Aber sowohl Retweet als auch auf Stars zu machen, ist nativ jetzt auf der Plattform. Das ist ja schon mal super. Also da tut sich auch unglaublich schnell unglaublich viel. Ja? Also ich habe irgendwie auch 2 Wochen nicht reingeguckt und dann gibt es da plötzlich eben so die Stars und Reposts und den ganzen Gedöns, wo ich mir dachte, so, das fehlt aber noch. Ja, also ich finde das schon faszinierend, wie schnell es da vorwärts geht. Ja, also man hat jetzt einen Client auf iOS, der wirklich so die Qualität hat, die man sich von einem Micro-Blogging? Nee, das ist doch Tumblr gewesen. Was ist denn? Ja, schon Microblogging. Microblogging, ja, Twitter ist Microblogging. Tumblr ist Mini-Blogging, glaube ich. Egal. Okay. Nano-Blogging-Service. Wobei, nein, es ist ja mehr als Micro, weil du hast da 256, nicht 140. Ja, genau. Ja, aber app.net ist das Longphone der Microblogging-Dienste. Ja. Genau, app.net ist auf alle Fälle jetzt von der Usability auf einem Standpunkt, wo man es benutzen will. Aber keine ketzerische Frage. Ich bin ja dafür, dass Tapbot Geld verdient, aber warum haben sie nicht eine App gemacht, die beides gleichzeitig kann? Weil Twitter das nicht erlaubt. Was? Ja. Du darfst die... Ich kotze. So eben noch Tapbot verflucht, jetzt kotze. Schon am Kotzen. Also der Punkt ist, wenn sie das in eine App packen, dann möchtest du halt eine Unified Timeline haben im Prinzip. Ja. Und das verbietet dir Twitter halt mittlerweile. Du darfst die Twitter-Timeline nicht mit anderen Sachen anreichern und vermischen. Ja, also Also klar könnten sie jetzt irgendwie oben links ein Menü einbauen, jetzt schalte mal auf App.net. Ja, doch, aber das fände ich schon ganz gut. So wie ich Accounts wechseln kann. Dann hast du halt die User im Hals, die dich ankakelen, warum das nicht unified geht. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, ob die Guidelines nicht sogar so gefasst sind, dass selbst das ein Problem wäre, in derselben App die zwei Accounts zu mischen. Das weiß ich nicht. Aufgrund dessen, wie Twitter sich gerade gibt und den Entwicklern gegenüber verhält, würde ich es aber auch nie ausprobieren. Also ich kann, selbst wenn man es machen dürfte noch, ja, so, kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass man da einfach ein separates Produkt draus macht. Ja, und so ab .NET an sich, wie ist denn eure Prognose für mich? Weil ich muss ja jetzt auch irgendwann entscheiden, ob ich es weiter ignorieren darf, was ich gerne würde, weil ich das Konzept doof finde, oder ob ich einfach sagen muss, ich komme nicht drum rum. Es ist mittlerweile gut genug, dass ich es aus Trotz gut finden kann. Ja, aber es ist halt anders schlecht als Twitter. Die Philosophie finde ich anders schlecht als Twitter. Also da tut sich auch was und sie haben jetzt die Preissenkung gemacht. Sie haben jetzt auch dieses, du kannst mal einen Monat reinschnuppern Ding für $5. Also sie sind da offensichtlich schon beweglich. Ich kann für einen Monat reinschnuppern für $5 und eine Jahresgebühr kostet 36. Ja. Genau, du zahlst mehr, wenn du pro Monat zahlst, du kannst aber pro Monat zahlen. Ja. Der Punkt ist, Das ist eine Kreditkarte, was halt irgendwie doof ist, gerade hierzulande. Sie gucken halt wegen PayPal. Aber das ist halt irgendwie, was ich halt, das finde ich auch alles nicht so super. Was ich gut finde, ist, sie sind da beweglich zumindest. Ne? Müssen sie ja aber auch sein, aber sind sie auch. Aber so was mein Eindruck ist gerade von der Plattform, ist, dass gerade in den letzten Tagen halt unglaublich viel geht. Also gerade seit NetBot passiert da halt jetzt endlich mal auch was. Also ich habe irgendwie vorher mal den Graph euch auch geschickt, wo irgendwie du siehst, so irgendwie die Woche davor immer so 10.000, 15.000 Posts pro Tag. Und dann kam NetBot raus und dann so geht es halt irgendwie auf 60.000, 70.000 hoch plötzlich. Das hat schon viel ausgemacht. Und ich merke auch, jetzt dadurch kommen auch immer mehr Leute dahin und es finden sich so langsam die üblichen Verdächtigen aus der Twitter-Timeline auch auf up.net ein. Also da fehlen noch viele, aber ich habe so jetzt zumindest so 40, 50 Leute von den 250, denen ich auf Twitter so folge, da auch schon wieder auf up.net. Ja. Also mein Einzel- das ist natürlich nicht repräsentativ, weil ich folge halt irgendwie so seltsamen Nerds, die irgendwie alles sofort klicken. Aber ja. Das einzige Problem, das ich mit up.net habe, ist, ob die Frage, ob die langfristige Perspektive existiert, dass das Ding einen freien Zugang hat für Leute auch. Ja? Das ist im Moment noch unklar. Sie haben sich absolut ausgeschlossen, glaube ich, so was ich bisher gehört habe. Und sie sind ja auch flexibel. Aber ich hätte schon gerne einen Dienst, der eigentlich für alle ist und nicht nur für die Leute, die auch dafür zahlen. So. Ja. Aber wichtig wäre, dass man dafür zahlen kann und auch so die Art und Weise, wie sie damit umgehen. Und das finde ich gut. Ja, also das ist für mich der Knackpunkt. Dann kann ich das alles akzeptieren und finde es auch gut. Aber wenn es keinen freien Zugang gibt, dann habe ich große Bauchschmerzen. Das wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Also dann musst du, also wenn du das nicht unterstützt. Ja, deswegen will ich es nicht zum Erfolg bringen, weil. Aber bei Twitter, Twitter hat doch die andere Seite jetzt. Dann ja, Twitter ist scheiße, ja, ich weiß. Und das Problem ist im Endeffekt, entweder du machst was mit einem System mit Geschäftsmodell, ja. Dann hast du jetzt, und hier ist wenigstens so, klar, hier zahlen wir, oder du hast halt ohne Geschäftsmodell, dann sitzt du das halt so lange aus, bis es Bumm macht. Ja, und bei Twitter macht es halt gerade Bumm. Und ich weiß es nicht. Ich habe da keine Alternative. Ich meine, es gibt auch noch Tentis. Und Tentis ist halt so vom Ansatz her eigentlich ganz nett, dass es so ein föderiertes Protokoll ist und so weiter. Das Problem ist aber, dass das genug Drive bekommt, halte ich ja nochmal für vernachlässigbarer als alles andere. Da muss ich jetzt, ihr werdet wahrscheinlich nicht Wir müssen reden gehört haben mit Sascha Lobo, aber da muss ich Sascha Lobo recht geben. Ich habe das gehört. Wenn Twitter nicht darauf zielen würde, jetzt hier Milliarden zu machen, dann hätten die sofort ein Geschäftsmodell. Ja, tun sie aber halt. Ja. Und das ist halt auch, und da muss ich die Aussage dieser Sendung widersprechen, das liegt halt auch am Venture-Kapital-System. Natürlich. Ja, das ist halt nun mal scheiße. Das ist verderblich. Ja. Ja, und das ist nicht, es ist nicht gut und das war nie gut und das ist scheiße. Ja. So, Punkt. Ja. Ja. Also eigentlich ist es ja so, bei sowas wie Twitter wünscht man sich dann eine Regulierungsbehörde, die sagt, es ist Microblogging, da muss man mal den Monopolisten zerschlagen. Oder Twitter verstaatlichen. Nein, ja, aber stell dir mal vor, das Telefon, ja, wie das entstanden ist, wie das dann irgendwie, da gibt es Grundversorgungsanspruch. Ja, ich meinte das jetzt auch gar nicht so. Und sowas. Und neuartige Microblogging-Anstalt. Und das ist halt jetzt, also das wäre für den Standard eigentlich notwendig, ja? Und es ist in dem Ding nicht passiert, ja? Bei E-Mail ist es noch passiert, so, weil es E-Mail als Dienst so aufgesetzt war, dass es föderiert war. Aber das ist jetzt so der erste, für mich, für meine Begriffe, der erste dezentrale Dienst, der wirklich so viel Popularität und Interesse. Was ist dezentral? Zentrale, Entschuldigung. Der Dienst auf dem Netz, der eigentlich eine eigene Infrastruktur bedarf, eine dezentrale. Ja. Wobei, also für manche ist das halt auch schon Facebook zum Beispiel, ja. Also, oder es war auch schon mal AOL, ja. Also es gibt schon immer diese Datensilo-Inseln, die in sich halt eigentlich strukturell wichtige Infrastruktur sind. Die gehen halt dann auch wieder irgendwann. Ich weiß nicht, ob wir jetzt an dem Punkt sind mittlerweile, wo Facebook und Twitter nicht mehr sterben können. Also Facebook. So too big to fail und so. Keine Ahnung. Facebook hat ja irgendwie jetzt auch the billion, also 1 Milliarde User und so. Habe ich auch in irgendeiner komischen Zeitschrift beim Vorbeilaufen gesehen. Ich glaube, Twitter ist eben noch so reduziert, dass es mehr wie ein Medium wirkt. Ja. Und auch mehr ist. Bei den anderen hast du da noch so viel Kram drumherum. Ich denke halt, weil du vorher gerade Tentpunkt ist noch angesprochen hattest, da sieht man halt wieder schön so dieses Problem, wenn Nerd-Ideen auf Öffentlichkeit stoßen und sich reiben an ihr. Weil also Tentpunkt ist, also dieses Tent-Dings, das ist halt föderiert im Prinzip. Das heißt, du kannst ja deinen eigenen Server irgendwo hoch aufsetzen und dann kannst du da irgendwie hin und her schreiben. Aber macht halt niemand, ja. Also es sind ja doch wieder alle auf Tentpunkt ist, ja, weil irgendwie jeder klickt sich da einen Account und es ist jetzt irgendwie super föderiert, aber alle sind auf java.ccc.de. Ja. Also naja, aber bei Java ist es wirklich relevant und ein Unterschied. Und bei Tentest weiß ich nicht. Ich meine, im Endeffekt ist wie ist es? Status.net, oder? Ja. Genau, im Endeffekt ist Tent so als Protokoll das, was Status.net sein hätte sollen, von vornherein. Ja? Dann wäre es vielleicht jetzt in irgendeiner Form... Kann das föderierte DMs auch noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Kann App.net überhaupt DMs? Nee. Eben. Naja. Nein, aber der Punkt ist, es ist halt irgendwie noch ein Status.net. Das ist jetzt nicht das bessere Status.net. Ja, vom Protokoll her vielleicht nie. Vielleicht vom Protokoll her schon. Ich würde das nochmal anders sehen. Also es gibt manchmal Regeln, die nicht benutzt werden, die aber wichtig sind. Und das Föderierte, selbst wenn alle auf einem Ding sind, dadurch, dass es offen ist und du jederzeit ein zweites hochziehen kannst, hast du immer den Druck in der Hinterhand, was damit passieren kann. Das halte ich eben für eine Illusion, ja, weil deine Identität ja eben nicht föderiert ist. Deine Identität hängt ist ja wichtig, eben an map.tent.net. Okay, das ist problematisch. Ja. Und da kann ich nicht einfach sagen, so, und jetzt morgen bin ich irgendwie map.kackscheiß.se. Weil da gibt es keinen Mechanismus für. Und der Punkt ist auch, die Föderation muss zumindest zum Teil genutzt sein, damit man diese Problematiken auch alle erkennt. Ja? Ja. Also Usernamen zum Beispiel, die brauchen dann ja in irgendeiner Form einen Specifier, woher sie kommen. Ja? Und wenn Tent ist jetzt Usernamen jetzt prominenter sind als andere Usernamen, dann ist halt anstrengend. Und wahrscheinlich würde man sich ja sowas überlegen. Okay, die Leute auf deinem Server haben kurze Namen, die anderen werden länger dargestellt oder sowas. Irgendwie muss man ja damit umgehen mit der Problematik. Und nur wenn die wirklich weitläufig passiert, wird das passieren. Das Problem ist aber, ich glaube, so weit kommt Tentis ja gar nicht. Nee. Also das ist ja so, Tentis ist ja wirklich nur so eine Technologie, wir könnten es mal machen und wir machen es ordentlich, haha, hier passiert's und dann gehe ich schlafen, weil es macht nutzt keiner. Ich mein, Selbst wenn Tent jetzt irgendwie super wäre und das das großartigste seit geschnitten Brot, es würde daran scheitern, dass um Leute anzuschreiben, du das Carrot schreiben musst. Ja, also wenn ich jetzt Dominik anschreiben muss, dann muss ich carrot.dom.tent.is schreiben und zeig mir mal den Durchschnittsuser, der auf seiner Tastatur das Carrot findet. Links oben Leertaste. Naja, den Durchschnittsuser. Ja, das ist total bescheuert. Ja. Hätte man auch das N hier nehmen können. Ja, oder irgendwie Tilde oder Pipe oder so, ja. Ja, also es gibt wahnsinnig viele Faktoren, aber ich sehe halt bei Tent noch viel weniger, dass sie so viel Drive wie App.net bekommen. App.net ist für mich halt einfach so aktuell der größte Player, was das angeht. Ja, aber schauen wir mal in die Zukunft. Wenn jetzt App.net erfolgreich sein sollte, so eine Anfangsphase von so einem Dienst ist ja immer recht wichtig. Also ich glaube, die ersten paar Monate nicht, aber irgendwann gibt es dann diesen Boost, wo der unglaublich schnell wächst in unglaublich kurzer Zeit. Ja. Und in der Zeit haben wir einen Service, wo überdurchschnittliche Verdiener die Userbase stellen. Das, also ich weiß es nicht. Na gut, aber das ist ja, also das ist im Prinzip ja immer so. Ja? Also Early Adopter sind immer überdurchschnittliche Verdiener. Ja, da hast du auch recht. Weil, also erstmal schon, weil die haben Internet. Ja, so. Ja, ja, klar. Und, also zumindest früher war das so. Mittlerweile trägt das so ein bisschen weit in die Gesellschaft rein, ist aber zu großen Teilen trotzdem noch so. Ja, und ja, dieses Geld, das ist in der Tat, das nervt. Ja, ist aber halt so. Das ist ja ist da drin. Aber ja. Es ist das Tolle am Dienst, dass du bezahlen kannst. Ja, ja, ja. Es ist das Blöde also, daran, dass du bezahlen musst. Also ich glaube, man muss da irgendwie, also, der Idealweg wäre irgendwie was zu finden, zwischen dem naiven Modell zu sagen, so, wir machen jetzt Free Accounts und dem blenden wir Werbung ein, weil das ist halt auch genauso nicht das, was man haben will. Ja? Ja. Und zwischen dem, was es momentan ist. Ja? Also ich habe jetzt auch keine gute Idee spontan, aber so ein Sponsored-Account wäre zum Beispiel schon eine Idee in die richtige Richtung. Ja? Also sagen kannst, so, und ich will jetzt hier den Zeitweise lesen und der Zeitweise, dass der hier up.netet, das ist mir irgendwie nochmal $3 im Monat wert und dann kannst du irgendwie den Zeitweise crowdfunden. Ja, oder, also, sowas oder zum Beispiel bei Boardgame Geek, da ist es halt so, die machen einmal im Jahr so eine Spendenaktion und dann kriegst du halt ein Badge. Ja. Ich gehöre zu den Unterstützern und ich denke, ja, so ein Official Account Ding, ja, ich meine, Twitter hat Official Accounts, die könnten darüber ja auch was machen. Ja. Also irgendwas geht da, glaube ich, und es ist potenziell da noch Bewegung drin und das finde ich gut, weil das, was mich an Twitter auch so massiv stört, ist, dass da halt keine Bewegung mehr passiert. Doch, sehr viel Bewegung. Aber ja, aber okay. Halt irgendwie ja, aber dazu irgendwie alles zu versteinern und in das Modell reinzupressen, das man gerne hätte. Also ich hatte bei Twitter noch nie das Gefühl, dass der Dienst selber so im Fokus stand. Das fand ich so ein bisschen seltsam. Also so eben, so, selbst wie sie dann native Retweets und so weiter dann unterstützt haben und so Zeug dann eingebaut haben, ich hatte nie das Gefühl, die wollen die Plattform dahin treiben, wo es am meisten Sinn macht, sondern es war immer so ein Wir-sind-Twitter-Dings. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es auch posthum verklärt, was ich da im Kopf habe. Aber so das ist so der Eindruck. Und deswegen ist es bei Twitter nicht sympathisch. Ja, es war schon immer so eher stirb und friss. Oder friss. Weil, also zum Beispiel auch diese Fix-Replies-Geschichte, wenn du dich erinnern kannst. Ja? Mhm, ja. So, als Twitter umgestellt hat, dass man die Replies an Menschen, den man nicht followt, nicht mehr sehen kann. So. Muss, whatever. Da haben sie ja umgestellt. Mhm. Ne? Vorher hat man irgendwie gesehen, wenn wenn du irgendjemand schreibst, dem ich nicht folge. Mhm. Und dann habe ich es plötzlich nicht mehr gesehen. So. Da gab es natürlich irgendwie Aufruhr, weil das waren die Leute gewohnt und so haben die irgendwie auch mehr Leute gesehen, die nicht in ihrer Blase drin waren und whatever. Und Twitter hat einfach umgestellt und that's it. Ja, wenn du dir jetzt app.net anguckst, ja, die haben jetzt irgendwie dafür eine Checkbox. Ja, so, du kannst irgendwie so das jetzt anmachen oder ausmachen, ja, und dann kannst du das eine Verhalten oder das andere Verhalten haben. Ja. Und das Standardverhalten ist aber so wie bei Twitter, oder? Ja. Als Poster oder als Leser? Als Leser. Das ist ja deine Timeline. Ja, ja, weil. Es muss nicht einheitlich für beide sein. An der Stelle. Ja, ich wollte bloß wissen, weil es wird ja auch auf der Punkt dann noch davor geschrieben, damit sie da lesen kann. Ja. Ja. Ja, ja, und da muss man sagen, ist das Circles-Konzept von Google Plus halt gar nicht aufgegangen. Ja, nee, da könnte ich ja Google hat auch wieder eine halbe Stunde drüber reden. Ab und zu fragt man sich schon auch, wer wie erfolgreich wird und wieso. Ich bin echt gespannt, wann wir den Abgesang von Twitter singen. Also ob wir den noch singen, also was länger lebt, Fanboys oder Twitter? ich glaube ja wir, aber ob ja, Fanboys die Frage ist halt, wie Twitter stirbt. Ob Twitter halt irgendwie so auf einem, wie Sascha Lobo früher sagt, ein Niveau vegetiert, wo dann irgendwie nur noch RTL kommentiert wird. Ja, ja. Also das würdest du schon als tot ansehen. Ja, ja, okay, Twitter stirbt nicht wirklich ganz. Twitter stirbt, weil es Axel Springer wird. Verstehe. Also so wie MySpace jetzt quasi. Ja, MySpace ist ja auch noch nicht tot. Ja, ja, die haben jetzt gerade neu designt letztens. Eben. Ja, ja. Ist jetzt voll toll. Also stirbt nicht den StudiVZ tot, sondern den MySpace tot. Genau, Twitter wird als Dienst existent bleiben, aber die Rolle wird es nicht mehr spielen. Es wird quasi kein weißer Zwerg, sondern es wird keine Supernova, sondern es wird ein weißer Zwerg. oder ein schwarzes Loch. Ja, gut. An dieser Stelle sei noch kurz angemerkt, wenn ihr dann app.net benutzt, Push-Notifications muss man sich irgendwie noch selber basteln. Da gibt es mehrere Dienste für. Einer ist Cheerio, also ch.eer.io. Mhm. Finde ich eine coole URL. Da kann man sich eben so was klicken, was dann auch mit einer angenehmen Latenz immer den Stream anschaut nach Menschen und das dann auf Boxcar oder Notifo oder wie sie alle heißen, auf dem iPhone pushen kann. Aber der braucht auch einen Dienst, der wieder pusht. Also Cheerio genau, ist eine nicht Webseite, der Push, sondern genau. Cheerio ist der Glue. Genau, es ist einfach so ein Webdienst, der halt deine Mentions durchschaut und falls was passiert, das weiterreicht auf eine iPhone-App, die dann diese Push-Notification macht. Ich nehme da ja irgendwie Push-Over her, aber genau, das ist gut. Push-Over ist auch ganz schön, das habe ich heute auch zum ersten Mal ausprobiert. Du verwendest ja da If This Then That. Genau, weil ich das auch mal ausprobieren wollte und jetzt damals zum Twitter-Archivieren habe ich es mal eingerichtet, dann haben sie Twitter abgeschalten, also zumindest den Modus, jetzt habe ich es nicht mehr zum Twitter-Archivieren. Ja. Ja. If This Then That hat auch noch einen schönen Trigger für, ich habe einen neuen Follower auf app.net. Das kann man sich dann auch pushen lassen, wenn man sowas haben will. Jo. Das geht mit Cheerio nicht. Genau, wobei es halt irgendwie einen Viertelstundenrhythmus, glaube ich, hattest du vorher gemeint. Ist ja, also auch, ist maximale Zeitspanne ist dann irgendwie 15 Minuten. Ja. So, das ist, also im Regelfall sind es 7, 8 oder so. Aber, und ja. An sich, Desktop-Client würde ich den Wedge empfehlen im Moment, weil den habe ich am Start und der hat auch Notifications auf dem Desktop so, wenn er halt läuft, aber der läuft ja selber, deswegen hat er Notifications, nicht so, dass er pusht. Also Wedge ist so ein bisschen Tweety plus. Vielleicht könnte man den Wedge-Push-Over-Support einbauen. Und dann ja, du kannst über Crawl irgendwie dann auch, lassen wir das. Gut, kommen wir weiter. Es gibt, Growl heißt es, meine Growl. Wenn du eins vom Olma lernst, dann das bitte. Okay, ich fühle mich schuldig. Kommen wir weiter zu wesentlichen Software-Neuigkeiten. Die Podcast-App wurde geupdatet. Und zwar schon mehrmals, aber... Also kurz zusammengefasst, es ist alles genauso grässlich wie früher, aber es ist ein bisschen weniger grässlich als früher, weil irgendwelche Buttons, die, wenn sie nicht aktiv sind, verschwunden sind. Aha. Und was ist noch verschwunden? Der Hase und die Schildkröte. Nein! Das Beste an der App. Sondern da ist jetzt ein Knopf und der kann die Geschwindigkeit einstellen und zwar nicht nur halbe Geschwindigkeit, nicht nur normale Geschwindigkeit, nicht nur 1,5, sondern jetzt auch 2 und 3. Wow. Es ist sehr hart dazu zu hören, aber geübte Leute, also gerade auch Blinde können das ja sehr gut. Das finde ich ein Feature, was mir gut gefällt. Ansonsten ist alles noch ganz schrecklich. Stabilität ist, glaube ich, besser, aber kann ich auch schwer sagen. Nur ja. Jo. Ja. Man kann das nicht empfehlen, aber es wird wohl irgendwie anders. Aber es, sie tun wenigstens was dran. Also die Lokalisierung ist immer noch grauenhaft. Die Episodentitel werden abgeschnitten. Egal. Oh, du hörst Retro-Zirkel. Das finde ich gut. Ja, genau. Das wollte ich ja auch noch erwähnen. Retro-Zirkel, weil Retro-Zirkel, wo ein gewisser Map auch dabei ist, also Podcast, hat eine Folge über Monkey Island gemacht und ich bin ja großer Monkey Island Fan. Ich hätte wahrscheinlich noch eine halbe Stunde dazu erzählen können und die Details und so weiter. Also hört euch jetzt genau diese Folge an. Mist, sorry. Dom, was machst du? Die Podcast-App, ich kann nicht auf Stopp. Drück den Home-Button. Nein, das hilft ja auch nicht bei der Podcast-App. Ja. Also hört euch am besten jetzt die Folge von Monkey Island an und dann sage ich als Hinweis dazu, der Witz mit dem Diskettenwechseln ist im Dschungel, wenn Guybrush in den Baumstamm klettert und in Folge 3 des Monkey Island Zyklus kann man genau den umgekehrten Weg gehen und in irgendeine Spalte klettern und kommt dann im Baumstumpf raus. Ah, das ist schön. Das ist jetzt Cross-Media. Genau, also ihr müsst vorher natürlich jetzt zwischendurch Retro-Zirkel gehört haben, über Monkey Island hat viel Spaß gemacht. Du hättest übrigens auch einen Kommentar hinterlassen können. Weil ich habe es versucht, dann ist irgendwie Safari abgestürzt und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Da kann ich jetzt nichts für. Das lag aber nicht daran, sondern Speicher ausgelaufen, zu viele YouTube-Videos. Speicher ausgelaufen ist auch schön. Bla, blieb, blop. Ja. Gut, das nur als Aside an der Stelle. Genau. Wo wir schon dabei sind, andere Podcasts irgendwie hier kreuz und quer zu referenzieren. Du warst ja vor 2 Tagen bei Mobile Max. Genau, ich war vor zwei Tagen bei Mobile Max. Irgendwie bin ich auch über Podcaster gerade irgendwie bei mit der Folge mit dem Tim zu Mobile Max zu hier. Das ist ja mehr als einmal die Woche Podcasten, finde ich echt, das schlaucht. Ja, ja, ja. Man weiß dann auch gar nicht mehr, was man sagen soll, was man schon gesagt hat. Und man wiederholt sich auch so ein bisschen. Man wiederholt sich eh schon dauernd und dann auch noch mehrfach wöchentlich. Das ist irgendwie. Genau, aber ich war beim Mobile Max Gastauftritt. Das ist, glaube ich, auch wieder trotzdem eine 3-Stunden-Sendung gewesen oder so. Ich weiß nicht, eher, wie lange sie noch weitergemacht haben danach. Vielleicht da das 3-mal-Feature von. Also spätestens jetzt wenn du könnt nicht mehr dabei ihr endlich bist, Mobile Max und CAE hören. Genau, hat Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut und kann man immer wieder mal machen, wenn man vorbeischneit, auch andersrum, finde ich ja eine ganz nette Sache. Also, so. Mobile-Fan-Crossover. Ja, und die verschiedenen Perspektiven sind ja auch immer toll. Also mir ist es auch gefallen, als ich die Fanboys von letzter Woche gehört habe, dass Tim fast alle Sachen am neuen iPhone toll fand, die ich jetzt doof finde und andersrum. Aber gut, das ist auch wichtig, weil ihr habt ja auch oft einen anderen Geschmack vielleicht. Tja. Ja. Wir haben natürlich immer guten Geschmack. Aber lassen wir das. Gott, das ist hier noch diese blöde Podcast. Genau, im Prinzip haben wir noch ein Thema hier auf der Liste und dann machen wir die Kiste eh schon wieder zu. Es geht nämlich darum. Fast vergessen. Aber angekündigt vorletzte Folge. Ja, ja, und es war dann auch gerade so auf on the brink letztes Mal, aber dann war Tim da und dann hatten wir eh zu viel zu erzählen. Die Open Mind. Genau, die Videos sind unglaublicherweise schon ganz schnell da gewesen. Innerhalb kürzester Zeit fielen die schon aus dem Internet. Und kann man auf YouTube gucken. Es gibt, glaube ich, noch keinen Podcast-Feed, das auch schon an mehrfachen Stellen mehrfach bemängelt wurde von Podcast-Größen Deutschlands. Ah, ja, okay. Aber YouTube to the rescue an der Stelle. Da kann man sich jetzt alles angucken, was man angucken möchte. Und ich möchte besonders empfehlen natürlich die Keynote von Marcel. Ja, ich möchte besonders empfehlen die Vorträge von Antje Schrupp und Anatol Stefanovic. Mhm. Das sind die beiden, die ich gesehen habe. Ich musste ja leider früher weg und habe es bis jetzt auch noch nicht geschafft, andere Videos anzugucken. Ich hoffe, ich komme jetzt demnächst dazu. Genau, also Antje Schrupp hat über Geschlechterdifferenz und Politik gesprochen. Da ist halt so ein bisschen so eine Differenz-Feminismus-Einführung für Piraten sozusagen. Ja, und da ist halt wichtig auch dazu zu sagen, das geht um Differenzfeminismus. Es gibt ja viele Spielarten von Feminismus. Genau. Nicht, dass man den Vortrag sich anguckt und dann denkt, das ist alles immer genau so. Genau. Sondern das ist wirklich spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Was ich auch an dem Vortrag total spannend war so dieser Gedanke, manchmal sind einfach die Leute im System, weil das System so ist. Und dann muss man vielleicht nicht hinterfragen, wie bringen wir mehr Leute in ein System rein, sondern was kann man am System ändern, dass mehr Menschen eben Spaß haben, sich in dem Kontext zu engagieren. Also da geht es natürlich hauptsächlich um Aufstellungslisten für Ämter, Parteiämter, Politik und so weiter. Also ich glaube schon, dass die Zielgruppe der Leute, die Politik machen sollen als Amtsträger, einfach so ein ganz bestimmtes Profilbild hat und ganz viele Leute auch ausschließt, wo man dann sagt, nee, die entsprechen nicht dem Profil und die machen halt auch nicht Politik für uns dann und so werden die Gesetze natürlich auch ein bisschen geprägt und Antje Schrupp hat es natürlich bei dem Thema ganz klar an Frauen aufgehängt. Ich fand es ganz interessant, das so weiterzudenken, welche Gruppen alle einfach nicht repräsentiert werden. Ja, muss man aber an der Stelle gar nicht. Nee, muss man gar nicht. Also das war eher separat davon eine Inspiration, die ich mitgenommen habe. Ja. Du hast auch schon gesagt, sehr empfehlenswert ist der Vortrag von Anatol Stefanovic gewesen. Kann ich nur unterstreichen. Der hieß Sprache und Plattformneutralität, glaube ich. Und ging halt im Wesentlichen so ein bisschen, hat mal so ein bisschen geguckt, was sagt Sprache eigentlich aus? Also was bedeutet das, wenn ich bestimmte Wörter benutze? Wie viel Bedeutung ist da noch mit drin, der ich mir vielleicht gar nicht bewusst bin? Und was hat das dann für Konsequenzen? So. Und das finde ich eine sehr schöne Einführung in so ein bisschen Sprachsensibilität und ein bisschen auf sich selber achten, ein bisschen darauf achten, was andere so sagen. Weil man ja doch oft mehr sagt, als man sagen möchte. Ja, das Schöne war, dass er es eben nicht theoretisch einem nur verkündet hat, das ist jetzt grammatikalisch das generische Maskulinum, blabliblub, sondern er hat eben Beispiele gebracht und man konnte als Zuschauer sehen, wie fühle ich mich dabei und welche Assoziationen habe ich. Ja. Und da sieht man eben ganz gut, dass man Assoziationen hat, von denen man vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass sie da sind, wenn man das rein analytisch betrachtet. Jo. Außerdem würde ich noch empfehlen, den Vortrag von Tante, der hieß Widerstand ist zwecklos, The Cyborg Invasion. Mhm. Und geht so ein bisschen in die Richtung von, wir sind ja eigentlich alle schon Cyborgs. Wir laufen ständig hier mit diesen Geräten mit rum. Die sind jetzt nicht in uns drin, sondern in der Hosentasche drin. Aber wir haben immer so irgendwie diese digitalen Erweiterungen, die sind schon omnipräsent in unserem Alltag. Und von da aus mal so ein bisschen weitergedacht, was bedeutet das denn dann, wenn wir jetzt den Begriff so ein bisschen weiterziehen von Cyborg und zu sagen, hier unsere digitalen Erweiterungen sind schon auch ein Teil von uns. Also mein iPhone ist schon auch Teil von mir und ich bin Teil dieses iPhones und irgendwie ist das so verwoben und das ist so mein externes Gehirn, wie man ja öfter mal hört. Gibt es dann da vielleicht auch irgendwelche Rechte und Pflichten, die sich daraus ableiten, so was dieses Gerät betrifft? Mhm. Ist das okay, wenn mir das jetzt einfach jemand wegnimmt und wenn der Staat sagt, hier, das nehmen wir jetzt mit, das haben wir jetzt durchsucht und das kriegen sie auch erstmal nicht wieder? Was hat das für Konsequenzen und was sollte man an der Stelle vielleicht fordern, wenn man dann das so sieht? Und fand ich ein sehr interessantes Gedankenexperiment an der Stelle. Ja, da fällt mir auf, du hast ja deine analoge Erweiterung heute mal wieder auf. Ja. Meine Brille. Ja. Und das ist gar kein schlechter Punkt, vielleicht da mal drüber nachzudenken, was bedeutet so eine Brille, was bedeutet, wenn die einem jemand wegnimmt. Das ist nämlich auch ziemlich mies. Ja. Wobei die Zuzahlungsmodalitäten sich dieser Realität nicht so angepasst haben. Naja, durchaus. Wenn man sehen will, muss man auch blechen. Ja. Aber so, es ist, glaube ich, auf einem ähnlich Basisniveau schon angekommen. Mhm. Also für mich zumindest. Ja. Wenn du mir mein iPhone wegnimmst, dann sind meine Freunde halt weg. Ja. Und das sollte man schon auch nochmal neu betrachten und mal gucken, wie sich da die Dinge verändert haben in letzter Zeit und was dann vielleicht daraus folgt. Das ist iPhone-Sucht. Ja, ich bin sicher, es gab noch einige andere sehr gute Vorträge. Wie gesagt, ich habe leider noch nicht reingucken können, werde das aber gerne noch tun. Mhm. Genau, und es gab ja zwei Räume, man konnte auch gar nicht alles sehen. Genau, also die anderen Vorträge sind bestimmt auch alle toll. Das sind so die wesentlichen, die ich gesehen habe, an die ich mich noch erinnere. Die sind auf jeden Fall mal ein guter Start. Gut. Und damit ist die Sendung vorbei. Ja, abruptamente. Pünktlich. Naja, so. Wir haben halt wieder diese ominösen knapp 70 Minuten gefüllt. Wir wollen ja immer auf eine CD passen. Ja. Anachronistischerweise. Praktisch so als kleines Augenzwinkern. Ja. Als eine Nostalgie-Note quasi. Genau. Ja. Wird sich die HDVD durchsetzen oder nicht? Wir haben hier noch welche im Schrank. Ich erinnere mich daran, dass ich einen Podcast gehört habe, wo ihr darüber geredet habt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe noch nie eine Blu-ray in der Hand gehabt. Mhm. Also diese Frage allein war schon recht irrelevant für mich. Ich habe damals schon gesagt, das Medium muss sterben. Ich sage das immer noch. Ja. Aber wir entgleisen gerade schon wieder, bevor die Sendung zu Ende ist. Wir wollten uns eigentlich verabschieden und bis nächste Woche uns quasi abmelden. Nächste Woche gibt es uns dann am Donnerstag live und irgendwann später dann auch wieder im Feed. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wunderbar. Servus. Obama. Romney. Ready, set, go. As president, I will sit down day one. Sit down with leaders for a couple hours. Talk about the issues. Talk about challenges. Part of being a leader is not just saying, I'll sit down. But you have to have a plan. What it is that you intend to do. You have to have a plan. Okay, moving on now. Will the economy get better soon? Or will I have to pawn my Microsoft Zoom? The reason we've been in such a crisis. Reckless behavior. banks making money hand over fist. You couldn't have people opening up banks in their garage and making loans. You have to have regulation. It appears we've got some agreement. Oh shit, I love Big Bird, I like PBS, I like you too. But I'm gonna stop the subsidy to PBS. I work to cut $1 trillion out of our budget. Are you gonna tax rich people? A percentage that's equal? Or will you give them piles of cash so they can use $100 bills to wipe their ass? Under Ronnie's definition, Donald Trump is a small business. That kind of approach, I believe, will not grow our economy. It's not just Donald Trump you're taxing. It's all those small businesses. You raise taxes and you kill jobs. I lowered taxes 18 times. Time for some closing statements. If you got something to say, you better say it. Bring down rates, broaden the base, simplify the code, incentives for growth. Oh, we're gonna double down on the top down. America does best when the middle class does best. Bring down rates, broaden the base. Oh, we're gonna double down on the top down. Simplify the code, incentives for growth. Oh, we're gonna top down on the double down on the base. Thank you, Mr. President. And I want to thank the University of Denver. And I want to thank Shmoyoho. Shmoyoho, accent on the yo. Debates are better as musicals. Shmoyoho, accent on the yo. Whoever sings best gets boys to run the show. Attend dinners. The show. Sign bills. The show. Kill people. The show. Visit steel mills. The show. Touch baby.